deutsches Märchen. Die Zwillingsschwestern. Vor langer, langer Zeit lebte in einem Dorf ein Bauer mit seinen Zwillingstöchtern Lina und Nancy. Er liebte sie sehr und spielte mit ihnen, lehrte sie das Lernen und alles Mögliche. Auch die Dorfbewohner liebten die beiden höflichen, freundlichen Mädchen. Aber als sie etwas älter wurden und etwa 10 Jahre alt wurden, änderte sich etwas. Hey, Mari, komm raus zum Spielen. Wir haben heute im Wald einen ganz neuen Baum voll mit frischen Äpfeln gefunden. Wirklich? Nein, ich kann nicht kommen. Warum nicht? Meine Mutter lässt mich nicht. Marie geht nirgendwo hin. Lina und Nancy, ihr werdet jetzt erwachsen. Ihr müsst mit diesem Unsinn mit Jungspielen aufhören. Mädchen sollen hübsch aussehen und kochen und putzen lernen. Nicht im Wald herumspielen und schmutzig werden. Was? Aber... Es ist nicht eure Schuld. Ich muss mit eurem Vater sprechen. Nancy und Lina gingen traurig und verwirrt weg. Sie gingen zum Haus eines anderen Freundes. Hallo, Frau Jakob. Hallo, Mädels. Was führt euch hierher? Wir wollten Sally fragen, ob sie mit uns in den Wald kommen will. Nein, ich habe angefangen, ihr Nähen und Stricken beizubringen. Ich könnte es euch auch beibringen, wenn ihr wollt. Ihr müsst wirklich nützliche Dinge lernen, anstatt im Wald zu spielen. Ihr werdet erwachsen und Mädchen müssen hübsch aussehen und lernen zu nähen und zu stricken. Nancy und Lina hörten das und gingen traurig davon. Was ist bloß hier los? Wie kommt es, dass alle unsere Freunde auf einmal nicht mehr spielen dürfen? Sieh mal da! Wenn Jungen noch spielen dürfen, warum dann keine Mädchen? Lina, Nancy, wollt ihr im Wald Bäume klettern gehen? Nicht jetzt, Steven. Vielleicht später. Nancy und Lina konnten es kaum erwarten, ihren Vater zu treffen und ihn zu fragen, warum plötzlich alle ihre Freundinnen gebeten wurden, mit dem Spielen aufzuhören. Ah, meine beiden Engel. Wie war euer Tag? Das Abendessen ist bereits fertig. Danke, Mädels. Warum sind meine beiden Engel nicht wie immer fröhlich und gesprächig? Was ist los? Vater, warum müssen Mädchen nur hübsch aussehen und kochen und putzen? Oder nähen und stricken? Wer hat dir das gesagt? Heute, als wir hinausgegangen sind, wollten wir mit unseren Freunden im Wald spielen. Nancy und Lina erzählten ihrem Vater alles, was an diesem Tag passiert war. Jonathan war entsetzt. Warum dürfen Jungs spielen und Mädchen nicht? Mädchen können alles tun, was Jungen können, meine Liebe. Wirklich, da gibt es keinen Unterschied. Aber warum müssen dann nur Mädchen kochen können? Nun, ich weiß, wie man kocht, nicht wahr? Und ich bin kein Mädchen. Jeder muss wissen, wie man kocht und putzt und näht und alles andere Nützliche, was man lernen kann. Es geht nicht um Mädchen oder Jungen. Mädchen dürfen alles lernen? Alles. Sogar reiten? Sogar Pferde reiten. Wollt ihr es lernen? Ja! So begann Jonathan, den Mädchen das Reiten beizubringen. Bald konnten die Mädchen sehr gut reiten. Aber die Menschen im Dorf mochten keine Mädchen, die auf Pferden ritten. Du musst deine Mädchen stoppen, sofort. Warum? Sie tun Dinge, die Jungen tun. Es ist nicht richtig, dass Mädchen reiten und auf Bäume klettern. Sie müssen lernen zu kochen, zu putzen, zu nähen und sich um ihre Häuser zu kümmern. Mädchen können alles tun, woran sie Freude haben. Sie sind nicht weniger als Jungen. Meine Töchter beeinträchtigen niemanden. Ich werde sie nicht daran hindern. Was? Mädchen können für sich selbst sorgen, Jonathan? Wie? Warum nicht? Ich plane, meinen Mädchen genau das beizubringen, wenn sie älter werden. Ich werde ihnen nicht nur beibringen, wie ich Getreide anbaue, sondern sie werden mir auch helfen, es auf dem Markt zu handeln. Mädchen sollen handeln? Wie grässlich. Wenn sie auf Jonathan bestehen, fürchte ich, müssen du und deine Familie das Dorf verlassen. Denk darüber nach. Meine Mädchen und ich machen nichts falsch, Chef. In der Tat fordere ich sie alle auf, ihren Töchtern die Freiheit zu geben, zu lernen, was sie wollen. Warum sollten Mädchen auf Jungen angewiesen sein? Mädchen können lernen, Geschäfte zu machen. Und Männer können lernen, zu kochen und sich um das Haus zu kümmern. Ah! Jonathan weiß nicht, was er spricht. Mädchen, die Geschäfte machen? Und Männer lernen zu kochen? Sehr gut. Wenn es das ist, was du willst, werden du und deine Töchter nicht mehr an den Ereignissen im Dorf teilnehmen dürfen. Wie du wünschst, Chef. Aber eines Tages wirst du sehen, dass ich recht habe. Bald sollte es im Dorf ein Sporttreffen geben, an dem Jungen aus 20 anderen Dörfern teilnehmen sollten. Das ganze Dorf war voller Aktivität. Aber Jonathan und seine Töchter durften nicht an den Vorbereitungen teilnehmen. Minister Roland kommt selbst zur Eröffnungsfeier. Unsere Vorbereitungen müssen einwandfrei sein. Ich will das Sportfest sehen, aber wir dürfen nicht. Ihr dürft nicht auf das Feld, aber ihr könnt außerhalb stehen, um vom höchsten Punkt des Dorfes aus zu sehen. Ja! Bald darauf kam der Tag des Sportmeetings. Lina und Nancy kletterten auf einen Baum, der die Stände überragte und sie von dort aus das ganze Dorf sehen konnten. Sie sahen, wie Minister Roland mit seinem Sohn kam, der auch an einem Rennen teilnahm, während alle die Spiele genossen. Entführte Thunder, ein lokaler Gangster, den Sohn des Ministers. Und jetzt haben wir die Athleten, die aus Sandhurst kommen und vor dem Minister marschieren. Nancy, was ist das? Warum fährt der Wagen mit so hoher Geschwindigkeit? So weit weg vom Stadion. Seltsam. Denkst du, wir sollten es dem Chef sagen? Wer wird uns zuhören, Nancy? Außerdem, bis wir es dem Chief sagen können, ist der Wagen schon weit weg. Gott weiß wohin. Komm, lass uns ihm folgen. So stiegen die beiden Mädchen auf ihre Pferde und folgten dem Wagen. Der Wagen hielt tief im Wald an einer Höhle an. Die Mädchen versteckten sich hinter den Bäumen und sahen zu. Ist das nicht der Sohn von Minister Roland? Ja, er wurde entführt. Wir müssen es den Dorfbewohnern sagen. Lena, warum sagst du es nicht unserem Vater und dem Chef, während ich von hier aus die Höhle bewache? Bist du sicher? Ich werde auf diesen Baum klettern und in den Zweigen versteckt bleiben. Geh schon und nimm die Pferde mit. Sei vorsichtig! Lena ritt zurück ins Dorf und versuchte dem Chef alles zu sagen. Aber der Chef wollte nicht hören. Du und deine Schwester dürfen hier nicht rein. Verstanden? Aber ich muss Ihnen etwas sehr Wichtiges sagen, Chief. Verschwinde jetzt. Als der Chef nicht auf sie hören wollte, rannte Lina plötzlich zu Minister Roland und erzählte ihm alles. Der Minister und die Dorfbewohner eilten zu dem Ort im Wald, zu dem Lina sie hinführte. Und Nancy erzählte ihnen, was sie zuletzt gesehen hatte. Sie haben ihren Sohn in dieser Höhle festgehalten und laden Sachen in Wagen. Ich denke, sie werden bald gehen. Oh nein, das werden sie nicht. Die Dorfbewohner und die Wachen griffen die Höhle an, nahmen die Entführer gefangen und retteten den Sohn von Minister Roland. Ich bin so stolz auf euch, Mädchen. Mein Sohn wurde nur wegen deiner Töchter gerettet, Jonathan. Chef, du tust gut daran, Mädchen zu haben, die unabhängig sind in deinem Dorf. Nicht ich, Herr Minister, sondern Jonathan und seine Töchter haben uns alle eine wertvolle Lektion erteilt. Jonathan, du hattest recht. Mädchen können alles tun, was Jungen können. Und das sollte ihnen erlaubt sein. Ob Mädchen oder Jungen, keiner ist stärker oder schwächer als der andere. Beide können alles tun. Jungen können kochen und Mädchen können reiten oder alles andere, solange es nützlich für sie ist.